herzlich willkommen zum Arncast Episode 217. Es brennt! Genau. Unglaubliches ist passiert, ja, heute in den Themen. Ja, Amazon Fire TV ist tatsächlich, ja, wenn man so will, gestartet. Ja, näheres gleich. News logischerweise wieder einiges, aber vielleicht nicht ganz so viel, wie man es gehofft hat. Aber trotzdem werde ich bei einigen Sachen wohl ausführlich noch was sagen müssen dazu. Die Community war wieder sehr aktiv, das freut mich sehr. Und natürlich auch wieder die App davon. Tja, aber was ist passiert? Tja, ich habe ja noch vor ein oder zwei Sendungen noch gesagt, Amazon Fire TV ist für uns noch interessant, ist ja nicht in Deutschland erhältlich und auch nicht für den deutschen Markt angepasst und daher uninteressant. Und was ist letzte Woche passiert? So aus heiterem Himmel, ja, ist ein Wunder passiert. Amazon Fire TV ist in Deutschland offiziell erhältlich, in Anführungszeichen, ja. Das heißt, man kann es bestellen. Und das heißt, Amazon Fire TV wird's oder gibt's dann in Deutschland. Ja. Es wird noch ein bisschen dauern, bis die Geräte ausgeliefert werden. Vor allem diejenigen, die relativ spät kamen. Dazu sage ich dann aber noch was in der Community. Die müssen mit ein bisschen längere Wartezeit rechnen. Ja. Aber das war dann doch eine faustdicke Überraschung für mich. Also in Großbritannien und in Deutschland ist Fire TV jetzt offiziell erhältlich. Ich hatte in der Community auch eine Nachricht reingeschrieben, denn wer bis inklusive heute, ja, oder bis heute, ich weiß nicht genau, das müsst ihr mal gucken, bestellt dieses Fire TV und bereits Prime-Kunde ist, der bekommt an der Kasse beim Checkout einen Rabatt und das Ganze kostet dann nur noch 49 Euro. Fire TV. Regulärer Preis ist 99 Euro. Ja. Die ersten Geräte sollen in Deutschland am 25. September ausgeliefert werden, also greifbar. Ja. Und damit hat natürlich Amazon hier die ganzen Leute überrascht. Also ich wusste davon überhaupt nichts. Ja. Und wenn man das sieht, wie lange sowas in der Vergangenheit gebraucht hat bei Amazon, wenn es in den USA erschienen ist, ja, so zum Beispiel das Kindle Fire Tablet, bis es dann bei uns erhältlich war, das war also jenseits von Gut und Böse. Manches ist bis heute nicht erhältlich. Von daher kann man schon vom Glück sagen, ja, und es ist gar nicht mal, hat gar nicht mal so lange gedauert. Ich bin also äußerst überrascht, ja, wer weiß, vielleicht passiert das sogar mit dem Fire Phone dann auch, dass das vielleicht auch mal in Deutschland rauskommt, wer weiß, nach dem hier möchte ich gar nichts mehr ausschließen, ja, ja. Jetzt natürlich die große Frage, ja, soll man Amazon Fire TV kaufen oder nicht? Also zunächst mal für 49 Euro, ja, ganz klar, ja, warum? Man kann mit dem Teil auch den XBMC Player oder wie auch immer Server etc. ansprechen, ja, und kann damit dann auch seine Inhalte auf das TV-Gerät streamen. Ja, das ist also schon machbar. Die USB-Schnittstelle, die da hinten dran ist, ist leider nur für, im Moment jedenfalls, für Tastatur und Maus geeignet. USB-Sticks kann man meines Wissens nach nicht dort anschließen. Leider. Und eventuell diese Inhalte dann streamen, das sind bestimmt wieder Lizenzprobleme. Aber es sind schon Leute dabei, die das routen wollen, auch die deutsche Version. Und von daher kann man da sagen, man kriegt ja technisch gesehen ein recht gutes Gerät. Ja. Und da kann man also auf jeden Fall für 49 Euro, also da braucht man gar nicht zu überlegen, ja, sofort bestellen. Ja, ganz klar. Wer das nicht macht, ist selbst schuld. Für 99 Euro sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Ja, das ist dann doch schon wieder ein klein wenig mehr, sag ich mal. Da muss es dann auch schon was bringen. Und da ist es dann auf jeden Fall so, dass man bewusst sein muss, dass hier hauptsächlich Amazon-Inhalte gestreamt werden, beziehungsweise dass es rein, also dass es hauptsächlich für Amazon-Inhalte gedacht ist. Man kann auch YouTube nutzen, ja. Es gibt einige Apps bereits dafür und auch einige Dienste. Offiziell auf der Amazon-Seite ist zum Beispiel bereits hier genannt. Moment, ich gehe gerade mal auf diese Seite, damit man sieht, was man dort also streamen kann, welche Dienste. Überraschenderweise zum Beispiel ZDF Mediathek, Amazon Instant Video, das war klar, ARD, Sport1, Bild, oje, Spiegel TV, Zattoo, Berliner Philharmoniker, Vivo Tagesschau, Servus TV, Red Bull TV, Arte, Heute, Amazon Prime Instant Video, auch das ist keine Überraschung. Spotify, Plex, YouTube.com, TuneIn, gibt es da offenbar eine App dafür, Bayerischer Rundfunk, Spiegel Online, Farming Simulator 14, keine Ahnung, klar, Castle Illusion, Minecraft, das sind also Games, weil mit Fire TV kann man ja auch spielen, ja. NBA 2K14, das nächste schenke ich mir. Tabletop Racing, Sub-Zero, Asphalt, Airborne 8 und noch viele mehr. Demnächst soll auch noch MaxDome und Amazon Music verfügbar sein. Warum Amazon Music nicht beim Start gleich verfügbar ist, ist schon ziemlich kurios. Ja. Das muss man schon ganz klar sagen. Aber ich denke, auch da sind wieder lizenzrechtliche Probleme, wie so oft, eben die Ursache. Und deswegen muss da wohl erst noch abgeklärt werden mit den Firmen, was da geht und was man da, was Amazon darf, anbieten darf und was nicht. Ja. Die Apps, ich hatte sogar, ich glaube, es war so letzte Woche mal gesagt, wegen dem Erfolg, dass das Fire TV in den USA hat, weil eben sehr viele Apps schon umgesetzt wurden. Ja, übrigens auch finde ich ganz toll die App Plex, ja, Plex und ich muss schon sagen, ich bin auch fasziniert. Natürlich hier auf dem deutschen Markt sind die sind noch nicht so viele Apps vorhanden. Logischerweise, das muss erst noch ein klein wenig dauern, ja, bis das alles eben hier verfügbar ist, ja. Ich habe auch gleich eins vorbestellen zum Fire TV. Was ich vorbestellt habe, ist der Game Controller. Den will ich erstmal abwarten. Ja, hab's da jetzt nicht so eilig damit, aber trotzdem, die Spielemöglichkeiten sind natürlich vorhanden und vor allem deswegen. Und da knüpfe ich jetzt an, was ich vorhin den Satz mal einfach so beendet habe und nicht weitergeführt habe, wegen der technischen Leistung, die eben dieses Gerät bietet. Ja, und das ist auch der Hauptunterschied zu dem Chromecast. Chromecast ist ja ein Gerät, das rein eigentlich für das Streamen von Inhalten gedacht ist. Ja, von zum Beispiel Android-Geräten auf das TV etc. etc. Und das Fire TV, das ist schon eine eigenständige Sache. Und deswegen ist da auch wesentlich mehr Power drin. Ein Quad-Core Krait 300 Prozessor mit 1,7 GHz, ja, und eine Qualcomm Adreno 320 GPU, 8 GB Speicherplatz für Apps und Spiele, ja, ein bisschen weniger natürlich. Da kann man geteilter Meinung sein, warum hier nur 8 GB spendiert werden. Ja, aber ich denke mal, dass da auch viel mit der Cloud wieder rumgemacht wird. Die Amazon Sachen werden ja auch in der Cloud generell gespeichert. Da wird es bestimmt früher oder später Möglichkeiten geben. Musik und Videos werden eh nicht groß drauf gespeichert, sondern das wird dann gestreamt. Der Arbeitsspeicher mit 2 GB, dann aber wieder sehr, sehr gut bestückt. Damit braucht man keine Angst zu haben, dass aktuelle Spiele irgendwelche Schwierigkeiten kriegen sollen oder möglicherweise bekommen. Es ist also eine ganz kleine Box, 11,5 cm mal 1,5 cm, also so richtiges Viereck, ja, 17 cm, sorry, 1,75 cm hoch, ja. Und damit ist es passt eigentlich unter jeden Fernseher. Ja, aber bitte den Fernseher nicht draufstellen, das wird das Ding wahrscheinlich nicht überleben, sondern ich meine, so unten durchschieben, ja, bei den Flachbildschirmen. Ja. Man kann es gut verstauen. Ja. Dualband WLAN ist integriert, zwei Antennen, so dass auch eine N-Verbindung zustande kommen kann, ohne große Probleme. Sehr schön, aber auch das natürlich ein Ethernet-Kabel, oder so natürlich ist es gar nicht. Ja, das ist zum Beispiel etwas, was der Chromecast vermisst. Ein Ethernet-Kabel anschließbar ist, für ein etwas störungsfreieres Übertragen, muss man sagen. Ja? Man kann hier per HDMI-Anschluss an den Fernseher gehen, hat aber trotzdem nochmal einen separaten optischer Audioausgang, um den an den Verstärker anzuschließen. Auch das ein Vorteil, ein Plus, ja, dass eben der Ton nicht nur über das HDMI rauskommt, sondern da kann man sich da auch vorstellen, mal Musik zu hören damit, ja, und dass da TV läuft. Aber ich weiß nicht, wie das ist mit der Bedienung. Du musst auch erstmal das genau überprüfen, ob man wirklich alles bedienen kann mit dem Smartphone bzw. Tablet. Die gängigen Codecs sind alle vorhanden. Die Ausgabeauflösung 1080p mit 60 Frames pro Sekunde maximal. Das ist sehr schön und zeigt, dass es genug Power hat und dass aus der Box einiges rauszuholen ist, vor allem wenn die mal geroutet wird oder so. Ansonsten kann ich nur sagen, super. Aber es sind ein paar kleine Dinger, die eventuell Probleme bereiten. Ja. Die Fernbedienung, das werden wir mal sehen, ob die Probleme bereitet. Man kann da auch reinsprechen übrigens. Ja, also das ist sowas, wo Amazon besonders viel Werbung damit macht, dass man also zum Beispiel, wenn man eine Serie sucht, dass man einfach in die Fernbedienung reinsprechen kann. Dazu muss man einen Knopf drücken. Also das ist nicht, das hört nicht immer zu, diese Fernbedienung. Das ist auch sehr wichtig. Hat die Verbindung über Bluetooth und muss damit auch nicht direkt, also so hingehalten werden, sondern man kann einfach so umschalten, ja. Das finde ich auch gut. Problem ist, dass es einige Sonderfunktionen geben wird oder gibt, die eben nur mit dem Fire Tablet benutzbar sind, so einfach. Ja. Das hat sicherlich auch wieder den Grund, dass eben Amazon ja sagt, ja, Android ist zu unsicher für diese ganze Streaming-Geschichte, ja, das machen wir nicht, deswegen gibt's auch kein Amazon Prime Video und auch kein Download von Musik über zum Beispiel über Linux, ja, auch das gilt als nicht sicher. Na, lachhaft. Aber okay, so ist es nun mal bei Amazon. Ich weiß nicht, was das Problem ist, wahrscheinlich im Absprachen mit der Industrie zwecks DRM und so weiter. Auf jeden Fall wird das dann problematisch, wenn man hier zum Beispiel das machen will, was hier auch in dem Promo-Video gezeigt wird, dass man eben zum Beispiel was auf dem Handy gerade abgespielt wird, ja, dass man das dann einfach leiten kann auf dieses Fire TV und dann eben am großen Bildschirm sehen kann. Ja. Da muss man abwarten, ob es da offizielle Apps gibt. Ja. Es gibt eine App, komme ich dann noch später dazu. Von daher muss man ein paar Abstriche machen. Also wenn man kein Fire Tablet hat, wird man vielleicht einige Funktionen, die hier propagiert werden, nicht nutzen können. Aber die Grundfunktionen sind alle vorhanden. Das heißt, spielen, Filme streamen von Amazon und von den anderen Anbietern eben, die da offiziell genannt sind. Ja, wenn ihr jetzt dann fragt, Chromecast oder Fire TV, dann sage ich eigentlich beides. Ja. Das Chromecast ist eigentlich nicht so teuer, dass man jetzt da eine Entscheidung fällen muss. Ja, 35 Euro, ja, das ist es. Aber wer jetzt sagt, na gut, okay, aber 35 Euro sind 35 Euro, das will ich nicht unbedingt ausgeben, da muss man eben abwägen, Chromecast ist wie quasi ein Stick, das wird in die HDMI-Schnittstelle des TV gesteckt, hat dann eben jetzt fällt mir das Wort nicht ein, WLAN-Zugang, ja, normaler WLAN-Zugang, während eben dann das Fire TV eben auch per Kabel anschließbar ist. und von daher etwas im Vorteil ist, ja. Genauso wie eben die Fernbedienung, also bei dem Chromecast gibt es keine Fernbedienung, ist aber auch nicht nötig, weil das für eine ganz andere Geschichte gedacht ist. Das ist einfach dann für, wie gesagt, das Streamen von Inhalten vom Tablet beziehungsweise vom Chrome-Browser gibt es auch sowas auf den TV. Bei Chromecast gibt es bei uns schon relativ viele Apps. Eine App zum Beispiel ist ganz klar, spricht ganz klar für den Chromecast. Das ist die Deezer-App. Ja, sehr schade, dass dieser noch nicht für das Amazon Fire TV eine App entwickelt hat, denn damit kann ich natürlich dann keine Musik hören auf dem Fire TV. Also ihr seht, es ist nicht immer alles so hundertprozentig. Man kann nicht sagen, ja, nur das oder nur das. Ja, gibt halt immer, kommt immer darauf an, was man eben damit macht. Die technischen Daten sprechen dann natürlich für sich. Wie gesagt, ist auch eine andere Sache, das ist beim Chromecast ein Single-Core-Prozessor mit 512 Megabyte Arbeitsspeicher, während es eben bei dem Fire TV ein Quad-Core mit 2 Gigabyte Arbeitsspeicher ist. Also, gut. Der optische Audioausgang ist meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Punkt, dass einem hier den Spaß vermiesen kann. Beim Chromecast ist es nun mal so, entweder man hat einen Verstärker, ein Audio Receiver nebendran stehen, der HDMI-Eingänge hat und dadurch dann eben das Signal auch ausgeben kann auf die Boxen und nicht nur durchläuft. Oder man muss eben zum Musik hören auf jeden Fall das TV-Gerät anschalten und die Soundqualität vom TV-Gerät, es sei denn, man hat es wieder so verschaltet, dass der Sound vom TV-Gerät an die Anlage gegeben werden kann, was aber nicht der Regel entspricht, ist natürlich in keinster Weise irgendwie geeignet für vernünftige Musikausgabe. Ja. Ich weiß, es gibt so Ausnahmen, Geräte, die schon extrem gute Boxen integriert haben oder dann separate Boxen schon mitliefern, am TV-Gerät angeschlossen werden, direkt ohne einen extra Audio-Receiver. Aber das ist eben nicht so die Regel bei den TV-Geräten. Die Boxen sind dann normalerweise eher grottig. Ja. Gut, also der Rest werdet ihr sicherlich noch hin und wieder mal hören. Ja, da gibt es nämlich noch einiges darüber zu sagen, Sonderfunktionen. Da werde ich mich dann auch noch mit beschäftigen. Wann, kann ich nicht sagen, denn es dürfte noch eine ganze Zeit lang dauern, bis ich das erste Exemplar in den Händen halten werde, denn ich bin etwas zu spät gekommen. Ich habe das nämlich nicht gesehen, dass das Teil für 49 € angeboten wird schon. Oh, für Prime-Kunden und dachte ja 99 €, ne, dann warte ich noch mal kurz, ja, also das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Dann habe ich eben das gesehen und habe zugeschlagen, aber da muss man jetzt schon deutlich länger warten. Wie gesagt, in der Community-Meldung komme ich dann noch mal drauf zurück. Gut, dann gehe ich mal erst zu den News. Und zwar wurde ja einiges vorgestellt. Die IFA ist ja am Laufen und da geht's wieder rund. IFA ist mal wieder Android Land, so wie man das auch in der Vergangenheit jetzt öfters gewohnt war. Und was ist jetzt offiziell geworden? Das Samsung Galaxy Note 4. Genau, offiziell angekündigt. Hochoffiziell, ja. Und damit darf man also jetzt endlich mal den Gerüchten den Garaus machen. Was ist es? Wie sieht's aus? Wobei die meisten Sachen waren ja im Vorfeld eigentlich schon richtig bekannt. Ja. Schön Android 4.4.4, ja, ist bereits da drauf. Ist ja Wahnsinn, ja. und ja, ich suche jetzt hier gerade verzweifelt mal noch eine Übersicht von den technischen Daten. Hier. ja. Und zwar, also Galaxy Note 4, hat man ja Angst gehabt, wie groß wird der Bildschirm sein. Ja, die einen wollen größer, die anderen wollen kleiner. Jetzt ist raus, 5,7 Zoll Display. Meiner Meinung nach 0,3 Zoll zu klein, 6 Zoll hätte ich schon erwartet, ja, aber da 5,7 dürften viele auch anderer Meinung sein, ja. Das Teil hat einen Super Quad HD Super AMOLED Screen. 2560 x 1440 Spielpunkte Auflösung. Boah. Wahnsinn. Irre, ja. Also, ich bin begeistert. Ich möchte den Screen unbedingt mal sehen. Muss unbedingt mal so schnell wie möglich in Natura sehen. Natürlich LTE vorhanden, ja, darf man für ein Gerät dieser Preisklasse durchaus auch erwarten. 2,7 GHz Quad-Core-Prozessor, ihr habt richtig gehört, 2,7 GHz Quad-Core-Prozessor, ja, beziehungsweise es gibt noch eine Version, ja, weiß ich noch nicht, welche auf im europäischen Markt rauskommt, 1,9 GHz Octa-Core Prozessor. Aber welche Version, wie gesagt, jetzt offiziell erhältlich ist, weiß ich nicht. Geschwindigkeitsmäßig wird sich das sicherlich nicht viel geben, weil 2,7 gegenüber 1,9, es ist schon ziemlich viel. Und boah, 2,7 GHz, irre. Kannst du nicht noch deutlicher sagen? die Kameras, 16 Megapixel Autofokus-Kamera mit Bildstabilisierung hinten, Front-Facing-Kamera, 3,7 Megapixel-Kamera und das ist sehr gut für die Selfies mit einer guten Brennweite. Und die ja, Videocodex brauchen wir eigentlich nicht drauf einzugehen, das ist eigentlich Standard. S-Pen natürlich, darf man nicht vergessen, ja, S-Pen-Features, alles vorhanden, so wie man es gewohnt ist. Zu dem Multi-Window-Mode sage ich gleich noch was. Ja, Wi-Fi, natürlich auch das N-Wi-Fi und auch AC-Wi-Fi, ja, da geht's jetzt rund. GPS, GLONASS, Baidu, NFC, Bluetooth 4.1 und auch eine Infrarot-LED als Fernbedienung nutzbar steht hier. Man glaubt es kaum, ja. Dann die herkömmlichen Sensoren plus ein Barometer, ein Hallsensor, ein Fingerscanner, ein UV-Scanner und ein Herzfrequenzmonitor. Super. Ja, also da sind mit etliche Sensoren dazugekommen. Vor allem der UV-Sensor hat sich also bewahrheitet. Das war ja eine Sache, wo man nicht genau gewusst hat, ist es drin in dem neuen Gerät oder nicht. Und das finde ich schön, denn da kann man auch wirklich was Vernünftiges damit anfangen. Vielleicht hilft es mal den Leuten dran zu denken, wie gefährlich eigentlich Sonnenstrahlen für die Haut sind. Ja. Würde ich mir wünschen, dass da eine App da rauskommt, die dann auch gleich Alarm schlägt. 32 GB interner Speicher, ein MicroSD-Kanzler ist vorhanden. Schön, dass sich das Samsung nicht ausreden lässt. Bis zu 64 GB kann man da erweitern. 3 GB RAM-Arbeitsspeicher, das ist schön, das gefällt mir, das ist gut. Damit kann einem auch das Multitasking, ja, sicher Spaß machen da drin. Denn da macht sich das immer bemerkbar und das Note 4 hat besondere Multitasking-Fähigkeiten. Ja, und zwar gibt es verschiedene Modi. Einmal den normalen Fullscreen-Modus, ja, dann ein sogenannter minimierter Modus, aber das wohl interessanteste ist der Split-Screen-Window-Modus. Das sind also tatsächliche Fenster, Einzelfenster, wie man es so am Computer gewohnt ist, ja. Und da kann dann der Bildschirm damit aufgeteilt werden, zum Beispiel oben die App und gleichzeitig auf dem Screen unten die andere App in einem eigenen Fenster. Und da muss ich sagen, das gefällt mir, gerade bei so einem Gerät, 5,7 Zoll, okay, wie gesagt, 6 Zoll hätte ich mir da gewünscht, aber gerade bei so einem Gerät mit so einer Bildschirmgröße wird es dann doch schon interessant, dass man eben hier auch mehr Möglichkeiten hat und zwei Apps gleichzeitig auf dem Bildschirm anzuzeigen, ist sicherlich eine ganz gute Sache. Ich hatte es schon mal erwähnt, gerade wenn man sowas wie eben Geocaching macht, ja, wo man eben mehrere Apps gleichzeitig aufhaben muss und muss dann immer hin und her switchen, da ist es eben nicht immer so toll oder eigentlich eine Katastrophe. Aber mit diesem Splitscreen-Modus, das finde ich schon sehr, sehr gut. Ja. Also, da ist dann auch mit den 3 GB RAM wohl dem Ganzen Genüge getan, weil dann ja mehr Programme auch im Speicher gehalten werden müssen und die können dann nicht einfach beendet werden und wieder aufgerufen werden, wenn man sie dann, wenn man da wieder zurückswitcht, wie es leider so oft gemacht wird, ja, bei den Handys mit weniger Hauptspeicher. Ja, gut. Logitech hat dann auch wieder einiges gezeigt, und zwar neue Keyboards für Tablets und Smartphones und sogar ein Keyboard für Tablet und Smartphone gleichzeitig. Genau, da passt nämlich ein 5 Zoll Handset, also Telefon, und gleichzeitig ein 8 Zoll Tablet rein. Auch nicht schlecht, ja. Und die Tastatur kostet beispielsweise $50, soll wohl demnächst auch gleich erhältlich sein, später in diesem Monat, ja, heißt es, also im September noch. Und ich finde es eigentlich ganz gut, die Tastatur macht einen guten Eindruck. Ich denke, das ist richtig, dass es weiterhin mehr Tastaturen gibt, denn für Leute, die unterwegs sind und dann doch mal was schreiben müssen, aber jetzt nicht einen Laptop mitschleppen wollen, ist es einfach unabdingbar, dass man eine Tastatur hat, bei der man auch mal richtig was tippen kann und nicht nur onscreen. Da kann die Wortkorrektur noch so gut sein, ja, wenn man eben als Blocker schnell schreibt oder so, dann ja, da ist man immer schneller mit einer vernünftigen Tastatur. Deswegen finde ich das ganz, ganz gut. Was man natürlich jetzt macht, wenn Handy und Tablet gleichzeitig, was hat, ob das jetzt so unbedingt, aber man wird sicherlich eine Verwendung finden dafür, ja. Und wenn es nur ist, angeben, guck mal, ich schreibe auf 2 Handys gleichzeitig. Ja. Sony zeigt jetzt das Xperia Z3 8 Zoll Tablet und das Z3. Und das Z3 kompakt. Genau, ab sofort Z3 ist nicht mehr nur ein Gerät, sondern es ist eine Serie von Geräten, ähnlich wie es ja schon beim Z2 war. Jetzt ist aber offiziell gemacht worden. Das Xperia Z3 Tablet hat 8 Zoll, ja, einen 2,5 GHz Quad-Core Snapdragon 801 Prozessor und eine Adreno 330 GPU, 3 GB Arbeitsspeicher, 16 GB, also langsam kommt das mit dem 3 GB, ne? Sehr schön, und 16 GB Onboard Storage, ja, ist wie auch die Vorgängermodelle, ja, sehr schön, hat mich ja letzte Woche drüber gesprochen, IP65, 68 Staub- und Wasser geschützt, ja. Und damit kann man das auch für einen Outdoor-Einsatz nutzen. Gefällt mir sehr, sehr gut. 8,1 Megapixel Kamera hinten, 2,2 Megapixel Kamera vorne und ein 4000 mAh Akku drin. Da dürfen sich also die Leute drauf freuen. Sieht auch sehr schön aus, finde ich. Aber das ist ja Geschmackssache. Interessant dann hier das Z3 Telefon, also das Smartphone. Und das hat ein 5,2 Zoll Display. Die technischen Daten sind dann weitestgehend identisch mit den vom Tablet, ja, außer dass eine 20,7 Zoll Megapixel Kamera noch hinten integriert bzw. verbaut ist, ja. Und das Z3 hat ebenso das die höchstmögliche Wasser Festigkeit, die ein Smartphone bekommen hat bis jetzt, ja, und ist in Weiß, Schwarz, Kupfer und Silbergrün erhältlich. Silbergrün, das wird mir gefallen, ja. Das Z3 Kompakt dann wiederum, das zielt auf Leute, die eben nicht ganz so große Bildschirme wollen. Also 5,2 Zoll Display ist natürlich für den einen oder anderen schon wieder zu viel. Deswegen gibt's auch eben dieses Z3 Kompakt mit einem 4,6 Zoll Display. Wahnsinn, ja. Und auch hier möchte noch nicht eine hundertprozentige Aussage jetzt treffen, ja, aber auch hier sagt sagt man bei der Vorstellung eben, dass es weitgehend die gleichen Hardware-Daten sind. Und das wäre ja schon mal wirklich sehr, sehr gut. Ja. Also genaueres wird es das sicherlich noch in nächster Zeit geben. Da könnt ihr ganz sicher sein, ja, weil das Z3 dürfte wieder ein sehr, sehr interessantes Gerät werden. Gerade im Hinblick jetzt auf die Wasserdichtheit von den Geräten und diese Reihe ist ja schon schön verführerisch, das muss man schon sagen. Ja, die PlayStation Android Gemeinschaft, ja, hier von Sony Android scheint doch noch nicht ganz abgeschrieben zu sein. Ich habe ja vor kurzem berichtet, dass hier bei Sony das ein Projekt eingestellt wird, dieses PlayStation, also dass man, ja, ich weiß nicht genau, dass man PlayStation-Spiele auf dem normalen Handy spielen kann, glaube ich, war das. Das wird eingestellt soweit, aber immerhin wird hier gezeigt, wie das Xperia Z3, Z3 Compact oder Z3 Tablet mit einem PlayStation 4 Controller direkt verbunden werden kann, ja. Und es wurden auch einige Titel vorgeführt von Sony, ja. Drive Club beispielsweise, und wurde gezeigt hier, wie das zu spielen ist an den Geräten mit dem PS4 Controller. Das ist also richtig so mit Halter und so weiter. Und es ist schön zu sehen, dass zumindest mal nicht jegliche Verbindung mit Android, PlayStation jetzt irgendwie gekappt wird, sondern dass es dann eben ja noch eine Chance gibt, dass vielleicht nochmal zusammenwächst, was zusammengehört. Ja, wer sein Nexus 5 ja, zu Bruch gebracht hat, der hat jetzt eine Chance, dass er das ersetzt kriegt. Offenbar zeigt sich jetzt Google hier sehr, sehr kulant beim Austausch und tauscht die Geräte mit gebrochenem Display in der Regel einfach aus, ohne weitere Fragen zu stellen, warum denn das Display kaputt gegangen ist. Also wenn es hinfällt, einfach mal gucken, probieren, ja. Das ist offenbar jetzt etwas, was mir übrigens sehr gut gefällt, was schon einige Firmen jetzt umgesetzt haben, diese Vorgabe von wegen Umtausch ohne Wenn und Aber. Ja. IKEA ist ja zum Beispiel auch so weit sogar gegangen, dass sie alles umtauschen, was ihr kauft, egal wann, egal wie alt das Ding ist. Also das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen Schrank kauft, ja, und ihr baut den auf, ja, dann, was weiß ich, gibt's Kleinholz, ja, der Schrank ist kaputt, zurückbringen, kriegt ihr umgetauscht. Oder euch gefällt nach 2 Jahren oder 3 Jahren oder 4 Jahren oder 5 Jahren der Schrank nicht mehr, zurückbringen zu IKEA, umgetauscht. Was kaum vorstellbar ist, was sich anhört wie, ja, die machen ja pleite dann, ist in Wirklichkeit aber ein System, das sich in der Regel lohnt. Die Leute kaufen einfach, ohne groß hier sich Gedanken zu machen. Ja, was ist, wenn das und was ist, wenn das und wie lange hält das? Ja, vollkommen egal. Wer die Sicherheit hat, das Ding zurückgeben zu können, wann er Lust hat, wie er Lust hat, in welchem Zustand er Lust hat, dann ist eigentlich von der Seite aus überhaupt keine Überlegung mehr notwendig. Da spielt eigentlich nur das Geld die Rolle. Ja. Und offenbar scheint sich das auch bei anderen Firmen jetzt immer weiter hier zu etablieren. Es gab noch eine Firma, ist leider entfallen, wo auch die Woche hier sowas rausgelassen hat. Und jetzt hier auch Google sagt, ja, Nexus 5 runtergefallen, kaputt, gesplittert, einschicken. Ja, keine Fragen werden gestellt. Schon interessant. Ich weiß nicht, ist immer die Frage, wie die Firmen das finanzieren. Ja. Auf der anderen Seite, wie gesagt, kann es natürlich dazu führen, dass viel mehr Leute dann sowas kaufen, wenn es heißt, okay, ist mir doch egal, das ist ja Wahnsinn. Dann fällt das Ding runter, dann ist es kaputt. Ja, dann brauche ich mir keine Gedanken zu machen und eine teure Zusatzversicherung brauche ich auch nicht anzuschließen. Gebongt. Ja. Ich denke, so wird es dann halt finanziert werden. Gut. Huawei hat auf der IFA jetzt auch das Ascend Mate 7 vorgestellt. Einige dürften enttäuscht sein, da es nur 6 Zoll hat. Ja, das alte war da etwas größer sogar. Ja, keine Ahnung, was das also jetzt 7 heißt. Aber dennoch ist das Gerät so gut mit den 6 Zoll 1080p Auflösung. Er hat eine Kirin 925 CPU, ja, und das ist der erste Octa-Core-Chip mit LTE. Und das ist also auch bemerkenswert. 4100 mAh Akku und 13 Megapixel Sony Kamera hinten mit einer 28 mm Linse. Ja, sehr schön. Und damit, also, ja gut, Fingerprint-Sensor kann man auch noch vielleicht erwähnen, ja. Hauptspeicher 2 GB RAM, 16 GB Onboard Storage. Man kann das erweitern, beziehungsweise, nein, man kann es nicht erweitern, aber man kann auch ein Gerät bestellen mit 3 GB Hauptspeicher und 32 GB Onboard. Ja. Die 2 GB 16 GB wird dann 499 € kosten, 3 GB 32 GB wird 100 € mehr kosten, also dann 599. Ich denke, für die technischen Daten ist das ganz okay soweit. Und sicherlich wird das auch wieder seine Abnehmer finden. Aber Huawei hat noch andere Geräte vorgestellt, die etwas mehr auf den Massenmarkt zielen, beispielsweise das Ascend G7 und das Ascend P7. Ja, das G7 ist komplett aus Metall und ja, so leid mir es tut, das sieht eben mal wieder wie das iPhone aus. Ich kann es nicht verstehen. Gut, 5,5 Zoll Größe hat das G7. Und das Ascend P7, da, das hat als Besonderheit ein Sapphire-Glas-Display. Wahnsinn, ja, oder auch nicht. Das wird sich zeigen und ich könnte jede Wette ablegen, das Sapphire-Glas, das geht genauso kaputt wie das Gorilla-Glas oder sonstiges. Ja. Ein bisschen kratzfester, ja, vielleicht, aber ja, ihr wisst ja, ne, wie das so ist. Das G7 hat indessen auch einen 64-Bit-Prozessor. Sehr schön. Also langsam kommt es auch. Micro-SD-Karten erweiterbar. Und ein 3000 mAh Akku dürfte für diese Art von Geräten durchaus ausreichend sein. Und ich denke mal, auch das hier wird sehr interessant sein. Die sind auch, wie gesagt, für den Massenmarkt gemacht. Das Design, da kann man drüber streiten. Auf jeden Fall ist es grenzwertig und mir gefällt es auch nicht so ganz gut. Ja, Android Zahlen, Zahlen, Zahlen, Zahlen, ja. Jetzt müsste mal wieder so im Hintergrund so diese Kraftwerkmusik laufen, ja. Nummern, Daten, Zahlen, ne, und so weiter. Ja, aber wenn ich das mache, dann gibt's einen auf den Deckel. Die Verkaufszahlen hingegen, die sind etwas gefallen bei Android, aber nach wie vor in den USA ist das ja genau USA Smartphone Sales sind also trotzdem noch natürlich weit weit vorne. Android ist auf 51,5% um 1% gefallen. Apple ist auf 42,4% 1% gestiegen. Ja, können wir also sagen, das ist direkt so und so. Die anderen Microsoft mit 3,6%, BlackBerry 2,3% und Symbian, das überhaupt noch geführt wird, 0,1%, yep. Spielen eigentlich schon keine Rolle mehr, die drei. Also der Markt wird nach wie vor von Apple und Android ausgemacht untereinander. Wenn man bedenkt, wie lange jetzt Windows Phone auf dem Markt ist schon wieder, ist das nicht gerade sehr ja, positiv, sage ich mal. Gut, auf jeden Fall, Android ist noch weit vorne, aber dennoch ein Prozentpunkt gefallen und da ich, ja, bin eigentlich verwundert, dass noch nicht hier Cedar Mordio geschrien wird. Ja. Deswegen auch interessant zu sehen, wie das jetzt weitergeht, weil ja das iPhone 6 auf den Markt kommt. Und da das wird sicherlich nochmal einen Schub geben in dem Quartal, in dem es herauskommt, ja, weil die Sachen werden ja gekauft, egal was da gut oder schlecht oder überhaupt anders ist, ja. Also eigentlich bräuchte nur einen anderen Namen drauf zu stehen, schon wird es gekauft werden. Egal, ihr wisst ja, wie das ist. Auf jeden Fall kann man das noch erwarten. Auf dem Android-Bereich gibt es natürlich auch einige Anwärter, die da interessant sind. Nur jetzt so ein Flaggschiff, wo jeder drüber spricht. Gut, vielleicht in den USA das Moto X, aber ansonsten muss ich sagen, gibt es ja jetzt kein groß angekündigtes Flaggschiff. Galaxy S5 ist draußen, schon längere Zeit. Das Z3 von Sony ist zwar ein Top-Gerät, ein aktuelles, aber ob das jetzt hier wirklich anstinken kann, das glaube ich jetzt nur nicht von den Verkaufszahlen her. Da sieht man ja auch ganz deutliche Unterschiede, Abstände zwischen Samsung und Sony. Ja, hat ja nichts zu heißen, aber von den Verkaufszahlen her. Ja, so sieht's aus, Leute. In-App-Käufe, dann zu guter Letzt in den News, kostet Google schlappe 19 Millionen Dollar. Tja, ich hab's ja schon erwähnt, In-App-Käufe sind teilweise sehr strittig, ja, und auch bei uns hat der Verbraucherschutz in Deutschland da schon öfters angemahnt. Auch Apple ist da in der Schusslinie. Und weil es ist teilweise wirklich schon an der Grenze von dem, was man noch sagen kann, ja, das ist noch okay, ja, was die Firmen da treiben. Und offenbar hat hier ein Gericht auch, oder beziehungsweise die Federal Trade Commission, die hat da auch klar gemacht, wohl im Vorfeld schon, dass das nicht ganz korrekt ist, wie Google die In-App-Käufe behandelt. Und deswegen hat man sich geeinigt, man lässt die Anklage fallen, wenn Google 19 Millionen Dollar, ja, an die Konsumenten auszahlt, deren Kinder eben ja von diesen In-App-Käufen verführt wurden. Ja. Und ich denke, da ist Google noch günstig weggekommen. In den USA ist 19 Millionen eigentlich nicht so viel für so eine Firma und für die Menge an Leuten, die davon betroffen sind. Also da könnte ganz, ganz, ganz schnell die Milliardengrenze überschritten werden bei Schadensersatzforderungen. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass Google sich so ein bisschen gefreut hat, dass das jetzt so niedergelegt wurde. Ja. Aber es bleibt natürlich jetzt die Frage, wie wird das jetzt in Zukunft gehandhabt? Ist das schon so weit angepasst worden, dass auch die amerikanischen Hüter dort zufrieden sind? Wie sieht es bei uns aus? Es sind noch jede Menge Fragen offen. Ja. Auch bei Apple, ja, ist ja noch was im Gange. Ja. Apple hat damals beschlossen, jetzt im Januar, eben wegen dieser In-App-Geschichte 32,5 Millionen Dollar zu zahlen. Ja. Und Amazon hat im Juli gesagt, sie werden sich gegen diese Schadensersatzforderung wehren. Ja, das können wir also mal interessant, ist also interessant zu sehen, wie teuer das werden kann. Ja, wobei Amazon jetzt nicht von der Größe her nicht unbedingt vergleichbar ist mit eben Google oder Apple da jetzt mit so In-App-Käufen. Ne? Aber dennoch. Also wie gesagt, das ist so eine Geschichte da. Da wird noch einiges passieren, denke ich, hier bei den, auch in Deutschland, ja, bei den Wettbewerbshütern. Da wird noch die eine oder andere Überraschung kommen, denke ich. So, jetzt komme ich mal zum Community-Sachen. Auch da war natürlich ein Thema, das Amazon Fire TV. Da hieß es dann zum Beispiel auf den Post, den ich gemacht habe, Christian Klar schon bestellt, ja. Ja, und der Metzberger dann geschrieben, hallo, hoffe mal, dass du nicht so lange warten musst, ja. Mir fehlt irgendwie die Zeit für solche Dienste. Wenn man einen Dienst gebucht hat, entsteht ja auch sowas wie ein Zwang, es dann auch zu nutzen, habe ja schließlich dafür bezahlt. Mir reicht das kostenlose Angebot zurzeit vollkommen aus. Außerdem gibt es noch ein Leben ohne Screen. Was? Ernsthaft? Ne. Dann der Christian, dafür heute bestellte Geräte kann der Versand vor dem 1. Januar 2015 nicht garantiert werden. Bestellungen werden in der Reihenfolge erst eingangs bearbeitet. Ja, genau. Ich habe zum Glück als einer der ersten bestellt, sollte also klappen. Jetzt bin ich mir neidisch. Christian. Ja, also ich denke, bis November wird es bei mir dauern. Frühestens, wenn ich Pech habe, dann muss ich halt bis Januar warten. Es gab zwischendrin mal eine Sache, wo es hieß bis November. Ich glaube, ich habe gerade dort bestellt. Tja, was soll man tun? Wer zu langsam ist, dem bestraft das Leben. Ja, also einen ausführlichen Test kann ich dann erst machen. Ne, dazu. Ja, mit deinen Diensten, was du Metzbike da angesprochen hast, das stimmt natürlich schon, ja. Freuen tut's mich natürlich, wenn man mich als Prime-Kunde, ja, dass ich E-Prime habe, schon alleine wegen den Paketen, ja. Und dann ist eben dieses ja, Instant Video, Prime Instant Video ist dann halt für mich ein Goodie. Aber momentan muss ich sagen, ist das so das Wichtigste daran geworden. Ja. Vorher waren die Überlegungen nur wegen den Paketen, aber jetzt ist es schon wegen den Sachen. Also es vergeht keinen Tag, wo das nicht genutzt wird. Und dann nicht nur, weil man es jetzt eben nutzen kann, ja, was bezahlt ist, sondern weil ich da noch ja, Dutzende von Serien habe, die ich alle noch gucken muss. Alles kostenlos. Ist so genial. Ja, es ist wirklich so genial. Ich hoffe, dass das Angebot sogar noch erweitert wird. Ja. Vielleicht gibt es ja auch mal sowas wie eine Full-Flat-Rate, ja, wo man dann zusätzlich noch monatlich was zahlen muss und da hat man aber Zugriff auf alles. Das wäre auch mal was. Ja, sowas wie die Musikstreaming-Dienste. Ja. Wer weiß. Aber das ist nur Fantasie. Das wird so schnell, glaube ich, nicht kommen. Ja, dann noch was zur Befreie-Android-Aktion. Oh, das ist ein bisschen länger. Der Silvio hat geschrieben, hi Rio, aus dem Rio-Fall geschrieben, du, ja. Kurze Sache zu deinem Beitrag über FSFE, also Free Software Foundation Europe. Schön, wenn man sein Handy frei machen kann. Ich bin auch ein Befürworter, nur ist es für den Laien nicht immer ganz einfach. Das fängt meist damit an, dass man einen Windows-PC benötigt. Ich habe nur Linux am Start. Was weiß ich nur? Weil ich ja freie Systeme bevorzuge. Damit geht's zwar, auch, aber naja, so schöne Tools wie für Windows sucht man vergebens. Letztlich hab ich erstmal meinen Google-Account vom Nexus 4 gelöscht. Ging erstaunlicherweise ohne Murren. Die Apps, die ich brauche, hatte ich ja drauf und die laufen auch ohne ständig aktualisiert zu werden. Aber vielleicht hast du ein paar Tipps für freie Apps. K9 Mail, C7 Simple, AntennaPod, ein Kalender habe ich. Was eigentlich fehlt und schmerzt, ist ein Musikplayer, der entweder auf meine Musik bei Google Music zugreifen kann oder auf das WebDAV von meinem 1&1-Account. Hoffe, du kannst da helfen. Ja, also ist es so, an die Musik von Google Music da ranzukommen, wird wirklich extrem schwer, ohne dass man eben einen Google Music Account oder einen Google Account eingerichtet hat auf dem Handy. Und es fehlt auch noch die Apps dazu. Also ich habe lange rumgeguckt, ich habe nur eine gefunden, die sich damit rühmt, Google Music abspielen zu können. Aber ich bin da sehr, sehr skeptisch. Im Play Store einfach mal gucken nach Google Music und da wirst du die App dann schon finden, ein bisschen weiter unten scrollen. Aber da bin ich sehr, sehr skeptisch. Ich glaube, das ist nicht ganz so das Optimale. Ich weiß auch nicht genau, ob das so seriös ist. Aber naja, gut. Bei dem WebDAV, kann ich da vielleicht ein klein wenig mehr Hoffnung machen. Es gibt nämlich eine App, die nennt sich ArmAmp. ArmAmp. Da ist es möglich, dass man direkt von Samba-Servern, lokalem Speicher, Dropbox, Google Drive, SkyDrive und eben auch WebDAV-Server direkt Musik abspielen kann. Ja. Schön ist, dass eben auch verschiedene Formate unterstützt werden, auch FLAC-Format, Ogwarbis, ja, vor allem Ogwarbis eben für Streaming optimal, weil die Qualität gut ist und die Übertragungsrate aber wesentlich geringer sein muss, was sein kann, ja. Da kann man Traffic sparen ohne Ende. Die Oberfläche an sich da, das wird halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig sein. Die sieht halt sehr rudimentär aus, ohne viel Schnörkel und so weiter. Dafür ist dann auch ein bisschen schneller, auch bei Geräten, die jetzt nicht unbedingt extrem viel Ressourcen haben. Optisch ist das sicherlich kein Hingucker, aber es hat alle Funktionen, die man braucht, unter anderem auch eine Echo-Funktion. Ja, und andere Effekte, die man da einfügen kann, also doch schon außergewöhnlich, aber wie gesagt, eben optisch nicht unbedingt jetzt das Optimale. Aber wenn man sich damit arrangieren kann, ist es gut. Und ich denke auch dann, dass da wichtiger ist, dass man eben auf den Server da zugreifen kann. Ich hoffe, das konnte ein bisschen helfen. Wie gesagt, mit Google Music wird es wohl so nicht hinhauen, ja. Und wenn, dann müsste man sich ja mit dem Google-Account, mit dem Google Music-Account hier auch anmelden in der App, wenn man es nicht auf dem Gerät macht, ja, auf dem Handy. Und da ist natürlich wieder die Frage nach Sicherheit, ob man das überhaupt so machen sollte. Wenn es überhaupt funktioniert. Ja, und zu guter Letzt gibt es noch einen Tipp, und zwar vom Matt Spike zu X-Widget. Ein schönes Wetter-Widget, hat geschrieben, für die Wetterfreaks, ja, und ich muss sagen, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja. Da gefällt mir nur noch dieses Wetter-Widget, das ich nirgends finden kann. Nirgends, ja, mit dem Schaf, das hier rumläuft, das kommt aus China, das ist auf dem Pipo-Tablet voreingestellt, ja, und je nachdem wird das Schaf auch mal vom Blitzen gejagt, wenn es eben Gewitter gibt, oder es wird in der Sonne gebrutzelt, ja, also nicht wirklich jetzt grausam oder so, ja, sondern es steht halt in der Sonne. Und ja gut, das macht dann eben, das macht mir also schon Spaß da. Aber ich denke, dieses Widget, das kommt schon sehr nah dran. Es sieht richtig gut aus. Und ist auch offenbar verwandlungsfähig. Ja, kann man also durchaus anpassen. Aber das, was hier in den Screenshots da drin ist, sieht sehr, sehr schön aus. Und ja, für die Wetterfreaks ist es, glaube ich, genau richtig formuliert. Das ist kostenlos auch. Und ich denke, man kann es auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn man sowas möchte. Danke, Metzbike, für diesen Tipp. Jo, dann kommen wir zum Schluss zur App der Woche. Und das ist Allcast. Und ich habe es am Anfang beim Thema Fire TV schon mal angesprochen. Deswegen ist es App der Woche, weil Allcast ist auch für Fire TV funktionsfähig. Ja, da hat der Entwickler übrigens dasselbe auch der CyanogenMod entwickelt hat. Ja, sehr gut. Hat da also einiges an Unterstützung dran. Unterstützt ja mittlerweile auch Chromecast, eben Amazon Fire, Apple TV, Xbox 360, Xbox One, Roku, Western Digital TV, also das WDTV, und auch andere DLNA Geräte werden da unterstützt. Und das ist insgesamt schon äußerst gut, finde ich. Und eben Amazon Fire TV, damit werden wieder einige Funktionen, die man normalerweise nur mit dem Fire Tablet nutzen kann, werden da wieder ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, zurückgeholt. Indem man nämlich zum Beispiel hier auch Videos, zumindest die auf dem Gerät gespeichert sind, ja, leider nicht die mit dem Gerät gestreamt werden, das ist ja das, was mit dem Fire Tablet möglich ist, aber die eben auf dem Gerät gespeichert sind und auch zum Beispiel Fotos, ja, und auch Musik, ja, direkt an das Fire TV zu schicken. Ja. Leider, wie gesagt, muss man da wohl die Sachen lokal drauf haben. Also ich muss es mal ausprobieren, aber ich glaube nicht, dass es gehen wird, dass man zum Beispiel Musik von dieser über das Handy an das Fire TV streamen kann. Das wird so nicht funktionieren. Aber immerhin ist es möglich, dass man eben die lokal gespeicherte Musik von seinem Handy auf dem Fire TV dann anhören kann. Es gibt eine kostenlose Testversion, die habe ich auch verlinkt. Die ist limitiert, nur 5 Minuten kann man damit Bilder oder Videos anschauen. Wer da diese Beschränkung natürlich weghaben will, der kann die Premium-Version holen. Ich finde es gut, dass es die Testversion gibt. Soll auch wirklich nur eine Testversion sein. Die Premium-Version, also die Vollversion, kostet 3,65 €. Und ich denke mal, für das, was hier geboten wird, ist es gut. Vor allem für die Leute, die dann einen Chromecast und ein Fire TV haben, ist eigentlich dies schon unverzichtbar. Ja? Diese Allcast-App. Und ist deswegen auch ziemlich beliebt bei den Leuten und auch relativ oft heruntergeladen worden. Und ja, Also für das perfekte, perfekte Ergänzung für das Fire TV ist Allcast im Play Store zu finden. Und dann kann ja dem Multimedia-Genuss nichts mehr im Wege stehen. Ja. Und ja, damit steht auch dem Ende des Uncasts nichts mehr im Wege. Das war's nämlich wieder für heute. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit. Google Plus Uncast oben eingeben und die Uncast Community auswählen. Oder ihr schreibt eine Mail, rio@thenetcast.com, ryo@thenetcast.com. Den GBG-Key für die Mail und auch die ganzen Links und Informationen für die oder über die ganzen Themen zu den Themen findet ihr auf uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, ja, thenetcasts.com. Und damit sind wir am Ende und das war's für heute vom Uncast und ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und bis nächste Woche. Tschüss!